Du bist heilig, Herr. Du bist würdig. Du bist würdig. Heilig. Würdig bist du. Würdig. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, dass es dich gibt. Und danke, dass du dich unser angenommen hast. Wir lieben dich, Herr. Oh, wir lieben dich, Herr. Wir lieben dich. Du bist so gut. Oh. Shondare yo sei. Shora sei yo rei. Chora sei yo rei, yo rei, yo rei, yo rei. Dein Gott liebt dich. Er ist alle Zeit für dich. Der Himmel ist offen. Weißt du, er hat alles vollbracht. Er hat alles vollbracht. Alles ist vollbracht. Seine Gegenwart ist hier. Und ich spüre einfach, wie sich ein Raum der Wunder geöffnet hat. Ein Raum der Wunder. Oh, seine heilende, wiederherstellende Kraft ist da. Was du brauchst, Wiederherstellung, Heilung in Finanzen, an deinem Körper, in Familienbeziehungen. Nimm, seine Wunderkraft ist da. Komm, komm, stell dich in die Mitte, stell dich in die Mitte. Der Heilungspool ist eröffnet. Stell dich in die Mitte. Komm hier in die Mitte. Hier sprudelt die Quelle. Komm, stell dich rein, genier dich nicht. Hab keine Angst. Gott ist da, seine Kraft ist da, seine Wunderkraft ist da. Oh, danke, Herr. Danke, Herr, dass du jeden Einzelnen berührst. Danke, Herr, dass du durch die Reihen gehst. Danke, dass jeder Not begegnet ist. Jeder Not ist begegnet. Jeder Not ist begegnet, egal wie sie heißen mag. Jeder Not ist begegnet. Du bist geheilt, befreit, wiederhergestellt, vollständig geheilt, vollständig befreit, vollständig wiederhergestellt in Jesu Namen. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Ergreif's. Weißt du, ergreif's einfach. Ergreif's einfach. Ergreif's. Ergreif's einfach. Ergreif's. Ergreif's. Ergreif's. Ergreif's. Ergreif's einfach. Ergreif es. Weißt du, nimm dir's. Nimm dir's einfach. Nimm dir's. Es ist da. Es ist da. Der Himmel ist offen. Der Himmel ist offen. Der Himmel ist offen. Alles ist da, was du brauchst. Jesus liebt dich. Er liebt dich. Er ist für dich. Oh, danke, Herr. Danke, Herr, dass jeder Not begegnet ist. Danke, Herr. Jeder Not ist begegnet. Und ich habe das Wort schwacher Fuß. Was hat jemand einen schwachen Fuß? Irgendwie eine Schwäche im Fuß? Ich habe das noch gegoogelt gestern. Das ist so, wenn du deinen Fuß, deinen Fuß nicht heben kannst. Das ist so ein schwacher Fuß. Ist jemand da, der diesen schwachen Fuß hat? Gott möchte ihn heilen. Oh, wenn es jemand am Livestream ist, dann setze ich die heilende Kraft Gottes frei hinein in deinen Fuß. Danke, Herr, dass jede Schwäche verschwunden ist. Du bist der Herr, der stärkt. Du bist der Herr, der kräftig. Sei vollständig geheilt in Jesu Namen. Schreib an wunder@glorylife.net. Schreib dein Wunder. Schreib es. Oh, danke, Herr. Oh, danke, Herr. Oh, danke, Herr. Herr. Oh, danke. Oh, wir gehen in vorbereiteten Wegen. Und du darfst fliegen. Du darfst fliegen. Du darfst fliegen. Du bist keine Raupe mehr, die am Boden kriecht. Oh, du kannst auch nicht mehr zertreten werden, weil du so unscheinbar und braun bist. Nein, du bist ein wunderschöner, strahlender Schmetterling. Du bist leicht, du bist frei und du erhebst dich, du erhebst dich, du erhebst dich. Du kommst hervor, du erhebst dich, du fliegst über den Umständen, du fliegst über allem, was dich belasten will. Nichts hat mehr Macht, nichts hat mehr Kraft, dich zu belasten, weil Jesus alles vollbracht hat. Er ist für alles ans Kreuz gegangen. Er hat dich erlöst. Du bist ein Erlöster, du bist eine Erlöste. Weißt du, ergreif es, nimm es. Alles ist da, der Himmel ist offen. Gott hält dir nichts vor. Ergreif es im Glauben. Vorher haben wir gesungen, glaube nur, glaube. Nur, nimm's aus Glauben, nimm's an, glaub es und du wirst es empfangen. Sag einfach Danke. Weißt du, der Herr liebt dich so sehr. Er liebt dich so sehr. Er will dich beschenken. Er möchte dir alles geben. Er will dir zeigen, noch tiefer zeigen, wie sein Herz ist. Und er ruft dich, er ruft dich. Er sagt, komm, komm, komm, komm, komm noch tiefer. Geh noch tiefer. Erfahr mich noch tiefer. Komm, komm, ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin für dich. Ich bin für dich. Ich bin für dich. Weißt du, Gott ist für dich. Dieser mächtige Gott, dem alles gehört, der die ganze Welt erschaffen hat, der ein Wort spricht und es geschieht. Er liebt dich. Er ist für dich. Nie mehr kann dich ein Umstand niederdrücken, weil du tief, tief in deinem Herzen weißt, mein Gott ist stärker. Vor dem Namen Jesu muss sich jedes Knie beugen. Es gibt keine Alternative. Jedes Knie muss sich beugen, egal wie dieses Knie heißt, egal, jedes Knie muss sich beugen. Das ist die Wahrheit und das ist Fakt. Und es schießt dir unser Herr heute hinein. Verzage nicht, sei nicht traurig, lass dich nicht von Umständen oder Krankheiten oder Problemen beherrschen, sondern glaube, jedes Knie muss sich beugen vor dem Namen Jesus. Weißt du, er gibt dir Standfestigkeit, er gibt dir Halt. Bleib draufstehen, weiche nicht zurück. Weißt du, so wie Jesus am Kreuz nicht zurückgewichen ist, so weichst du nicht zurück, indem du das Wort benutzt, indem du die Wahrheit Gottes sprichst. Weiche nicht zurück, bleib auf dem Wort stehen und du wirst sehen, wie der Sieg hervorkommt. Jesus ist Sieger und der Sieger, er lebt in dir, er lebt in dir. Jesus, er lebt in dir. Der Sieg, er gehört dir. Er gehört nicht dem Feind, sondern der Sieg, er gehört dir. Jesus hat dich frei gemacht. Er hat dich zur Freiheit befreit. Ja, der hat gesagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und die Wahrheit ist Jesus. Die Wahrheit ist, dass du erlöst bist. Die Wahrheit ist, dass kein Umstand Macht über dich hat, dass keine Krankheit Macht über dich hat, sondern dass du Sieger bist. Du hast Jesus. Du hast Jesus. Glaube ihm. Vertraue ihm. Er meint's gut mit dir. Er liebt dich. Er ist alle Zeit für dich. Oh, er ist da. Weißt du, er ist da. Er lebt. Jesus lebt. Er lebt. Und er ist da. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Weißt du, Jesus ist da. Jesus ist da. Er lebt und er ist da. Er ist da. Er ist da. Er ist da. Er ist real. Es ist keine Erfindung. Jesus ist da. Er lebt. Und du wirst es in deinem Leben erleben. Du hast schon Dinge erlebt mit Jesus. Aber ich sag dir, wir leben in einer neuen Zeit. Wir leben in einer neuen Dimension seiner Gegenwart. Und du wirst Dinge sehen, die du noch nie gesehen hast. Glaube nur, bleib stehen auf dem Wort. Bleib stehen in Jesus. Lass dich nicht rausbringen. Weiche nicht zurück. Bleib stehen. Sei treu. So wie Jesus dir treu ist, sei du treu seinem Wort. Und du fliegst. Du fliegst. Du fliegst. Du fliegst mit ihm in der Herrlichkeit seiner Gegenwart. Danke, Herr. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du zu uns sprichst. Jeder, der hier ist, kann seine Stimme hören. Weil Jesus hat gesagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und deine Beziehung zu Jesus ist da. Der Kanal sozusagen ist offen. Du bist online mit ihm und du hörst seine Stimme. Und wenn du jetzt einen Eindruck hast oder ein Bild hast oder ja, was hast, wo jemand Heilung bekommen soll, dann komm einfach her. Getrau dir's. Weißt du, diese Dinge werden aktiviert, indem wir's tun. Du brauchst dich nicht zu genieren. Der Heilige Geist ist in dir und er kommt durch dich hervor. Halleluja. Ich hatte den Eindruck, dass jemand hier ist und du hast ein Problem. Das ist so, es ist hier Reflux, Sodbrennen, irgendwie sowas in diese Richtung. Also hier in diesem Bereich Sodbrennen, Reflux, irgend sowas mit Zusammenhängen mit dem Magen irgendwie. Wen betrifft das? Wer ist das? Wer ist es irgendwo da? Ist was bei dir? Ja, komm her. Halleluja. Leg deine Hand einfach drauf, ja. Vater, in dem Namen Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, Herr, für deine Autorität, Herr. Herr, über diesen gesamten Bereich, Herr, ich danke dir, Herr, jede Übersäuerung des Magens, ich nehme es unter den Gehorsam des Blutes Jesu Christi, in Jesu Namen, alles, was da aufstößt, alles, was da hochgeht, alles, was da brennt, in dem Namen Jesus, es muss jetzt weichen, in Jesu Christi Namen, ich setze da die göttliche Zusammensetzung sämtlicher Substanzen in diesem gesamten Bereich, Speiseröhre, Magen, frei in dem Namen Jesu Christi, Herr, danke, Heiliger Geist, Herr, danke für göttliche Ordnung in diesem Bereich jetzt, Herr. In Jesu Namen, Herr. Halleluja. Glory, glory. Halleluja. Ich habe vorhin im Lobpreis eine Riesenwelle gesehen, die sich so, wie heißt es, so aufgetürmt hat und in einer Riesenwelle so übergekommen ist, was ich weiß, die Surfer finden das wohl mega. Also, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Eine riesen... Oh. Ja, genau so. Hey, oh. Top. Also eine riesen Welle, wo wirklich mit voller Kraft kam. Und dann habe ich einen Engel gesehen, der ist erschienen mit einer Schriftrolle. Die war aber aufgerollt, die Schriftrolle. Ich weiß jetzt nicht genau, was das zu sagen, was das zu bedeuten hat. Einfach eine aufgerollte Schriftrolle, wo einfach Sachen auch drin gestanden sind, was Gott einfach vorhat in deinem Leben, was er geplant hat, weil wir gehen in seinen vorbereiteten Werken, nicht was wir uns jetzt ausdenken, sondern was er vorbereitet hat, in dem wandeln wir. Das gibt er uns ins Herz. Das ist nicht, dass ich jetzt morgens nachdenken muss, Kopfstand machen muss oder erstmal 3 Wochen beten oder fasten muss, sondern der Herr legt uns das ins Herz, dass es rauskommt. Jesus hat uns befähigt, jeden mit verschiedenen Gaben, mit verschiedenen Wünschen. Und das kommt hervor, ohne Krampf einfach. Ich hatte Worte, das eine, siehe, ich mache alles neu. Sollte Gott etwas unmöglich sein? Und Auferstehungskraft. Also ich hatte den Eindruck, dass manche noch wie auf irgendwas warten, aber wenn du Jesus angenommen hast, dann ist er in dir. Wie wenn man geboren wird, wird man komplett geboren. Und wenn du von neuem geboren bist, bist du auch komplett neu geboren. Und Jesus ist voll in dir. Ja, mit allem, was ihm ausmacht, ist er lebt, er ist er in dir. Und dann habe ich so empfunden, wie wenn man in so einem Raum ist und es ist einem zu eng. Jesus will raus, egal wie es jetzt schon war bei dir, aber er will noch mehr raus. Er will, dass sein Licht noch mehr rauskommt. Noch mehr, noch mehr, noch mehr. Bist du bereit, ihm noch mehr Raum zu geben? Er will wirklich raus. Er presst raus. Er will raus. Er will raus. Und raus, raus, raus, raus, raus, raus, raus, raus, raus, raus, raus. Raus, raus, raus. Und ich habe so empfunden, er will wirklich uns in so eine Unmittelbarkeit seiner Gegenwart, seiner Wirksamkeit führen. Ja? Da sollen wir jetzt schon drin sein. Unmittelbarkeit, permanent, ständig in diesem Bewusstsein. Er ist da mit allem, was ihm ausmacht. Er ist wirksam. Jederzeit kann er wirksam sein. Jederzeit ist er wirksam. Ja? Permanent, unmittelbar. Jetzt ist es. Jetzt ist die neue Zeit und jetzt sind wir schon drin. Das passt dazu. Ich habe eine Person gesehen und du bist aufs Wasser gelaufen. Du hast dich getraut. Du hast dich getraut, aufs Wasser zu gehen. Irgendwas, wo du vorher nicht wusstest, boah, hält es oder nicht? Jedenfalls nicht hundertprozentig wusstest. Und Gott ermutigt dich. Einfach, ich denke, du weißt jetzt, worum es geht. Und Gott offenbart dir das. Und er sagt wirklich, geh aufs Wasser, geh aufs Wasser. Und es wird dich tragen. Und es wird halten. Es wird halten. Weil du gehst auf mein Wort. Du gehst auf mein Wort. Du gehst auf mein Wort. Du kannst nicht sinken. Du kannst nicht sinken. Du kannst nicht sinken. Du schaust auf mich. Und wie Petrus auf mich geschaut hat, und nicht gesunken ist, solange er auf mich geschaut hat. So sinkst du nicht, solange du auf mich schaust. Aber schau auf mich. Lass deinen Blick nicht von den Wellen wegnehmen und wegwenden lassen, sondern schau auf mich. Und du kannst auf dem Wasser gehen und du kannst die Dinge tun, von denen du gedacht hast, dass sie unmöglich sind. Halleluja. Ergreifst du das? Ergreifst du das, auf dem Wasser zu gehen, auf dem Wasser zu gehen, auf dem Wasser zu gehen, in vielleicht eine unangenehme Situation mal zu kommen, mal jemanden auf der Straße anzusprechen oder so. Halleluja. Für jemanden zu beten, Gebet anbieten. Halleluja. Wir nehmen das, wir nehmen diese Kühnheit, wir nehmen diesen Glauben, wir nehmen diese Sicherheit, Herr, in dir, dass wir, wenn wir aufs Wasser gehen, Halleluja, egal wie stürmisch das aussieht, Herr, dass wir, indem wir auf dich schauen, nicht sinken können, sondern unser Grund ist fest, unser Boden ist fest. Halleluja, danke Jesus. Amen. So, und jetzt hören wir das Wort von Christian. Juhu! Genau. Wir haben ja vorher gehört, Jesus Knie muss sich beugen unter dem Namen Jesus im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Und mir kommt da immer so, ja, wie Jesus hier auf dieser Erde gewandelt ist. Ja, er hatte Autorität letztendlich über alles. Er hatte Autorität über Dämonen, er hatte Autorität über Krankheit, er hatte Autorität über die Physik, er hatte Autorität über alles. Ja? Und letztendlich ist Jesus dann gestorben, für uns ist aufgefahren in den Himmel und der Heilige Geist kam. Und wenn wir dann weiter gucken in der Bibel, ja, dann ist Petrus an der schönen Pforte, heißt es, glaube ich, ja, was hat er gemacht? Also zuerst kam der Heilige Geist, da haben sich schon ganz viele bekehrt und dann war Petrus an der schönen Pforte und da war der gelähmte Mann und er hat gesagt, hey, Geld und so weiter habe ich nicht, ja, egal, aber das, was ich habe, das gebe ich dir, im Namen Jesus steh auf, im Namen Jesus steh auf. Und er hat letztendlich die gleiche Autorität benutzt, gehabt, in sich gehabt, die Jesus hatte, wo er hier auf dieser Welt gegangen ist. Also er hat in dem Namen Jesus befohlen, steh auf. Ja, in dem Namen Jesus. Und in dem Namen Jesus hat er gesagt, steh auf. Es ist an seiner Stadt, also an Jesus' Stadt hat er letztendlich gesagt, es wäre, als ob Jesus vor dem Lahmen gestanden wäre und hat gesagt, hey, steh auf. So ist es letztendlich, wie Petrus agiert hat. Und mit diesem, sage ich mal, mit diesem ersten Vorkommnis, ich glaube, das war eines der ersten, wo Wunder gewirkt wurde, in dem Sinne, dass die Jünger dann in Jesu Namen letztendlich gehandelt haben. Und dann ging's los, ja. Dann kam erstmal wieder Angriff. Ja, sie mussten dann ja vor den Hohen Rat gehen. Die haben gesagt, hey, ich verbiete euch, ja, im Namen Jesus zu handeln. Also der Teufel wusste, wie mächtig das ist. Aber der Name Jesus war größer, auch wieder Teufel, wieder Widerstand. Die Jünger haben einfach weitergemacht, ja. Wir dürfen nicht einfach nur, wenn mal ein kleiner Widerstand kommt, darauf hören und sagen, oh ja, jetzt habe ich Angst, ja, jetzt ziehe ich mich zurück. Und das könnte ja gefährlich werden. Nein, wir haben einen Auftrag, in dem Namen Jesus hier auf dieser Welt zu gehen, in dem Namen Jesus hier Menschen zu heilen, Tote aufzuerwecken und Kranke zu heilen. Deswegen, auch wenn Widerstand kommt, ja, auch wenn vielleicht von links und rechts gelächelt wird, sage ich auch mal, ja, hey, das ist egal. Das ist egal. Die Jünger haben sich nicht rausbringen lassen, im Gegenteil, ja, sie sind dann gleich wieder, haben sich nicht an das Verbot gehalten, sondern sind dann gleich wieder rausgegangen und haben weiter gepredigt, und es kamen immer, immer mehr und mehr und mehr zu Jesus. Und wisst ihr, da hat letztendlich auch die Apostelgeschichte so richtig angefangen, ja, mit dem Heiligen Geist war so der Startpunkt, aber dann kam das Wirken, sage ich mal, der Jünger. Und dann ging's los. Und ich hatte einfach so heute Abend so den Eindruck, als du Jesus angenommen hast, hast du diese Autorität ja bekommen. Und letztendlich ist es deine Apostelgeschichte, die da weitergeschrieben wird. Du hast den Namen Jesus, du hast die Autorität, du bist voll ausgerüstet worden mit allem, was du brauchst. Und Gott möchte mit dir Geschichte schreiben, ja? Gott möchte mit dir wirklich Geschichte schreiben. Er möchte in das Buch reinschreiben, ja? Hutan, er ist rausgegangen, hat sie alle geheilt. Na, da ist keiner mehr übrig geblieben, ja? Da ist keiner mehr übrig geblieben, der irgendwie krank war, sondern der hat sie alle geheilt, ja? Weil er einfach rausgegangen ist, weil er sich nicht aufhalten hat lassen, ja. Tobi stand draußen und hat evangelisiert und haben sich alle bekehrt. Da ist keiner mehr übrig geblieben, weil einfach der Heilige Geist so gewirkt hat, ja. Gott möchte mit uns weiter die Geschichte schreiben. Es ist nicht Stillstand bloß, weil Jesus gestorben ist. Es ist nicht Stillstand bloß, weil die Apostel gestorben sind, sondern du und ich, wir sind letztendlich die Jünger. Wir sind an seiner Stadt hier. Er in uns, wir in ihm, wir sind eins. Wir sind eine Einheit, und da möchte ich euch einfach ermutigen, fühlt euch nicht zu klein, fühlt euch nicht zu oder oder sondern ja, hey, du hast alles, auch nicht zu nein, auch nicht zu I, auch nicht zu jetzt haben wir dann alle durch irgendwann, nein, aber wisst ihr, die Vollmacht ist in dir, die Kraft ist in dir. Es ist deine Zeit, sie rauszulassen. Es ist deine Zeit, sich vom Heiligen Geist inspirieren zu lassen und loszugehen. Die gleiche Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Ja, hat Jesus gesagt. Du hast die gleiche Herrlichkeit, die Jesus bekommen hat vom Vater, die hat er dir gegeben. Du lebst in dieser Herrlichkeit. Und ich habe mir fällt immer wieder, wenn ich von seiner Herrlichkeit einfach erzähle, dann fehlt mir immer wieder der Auszug aus Israel ein. Ich weiß nicht, ich verbinde es da damit immer. Aus Ägypten, aus Israel, aus Ägypten, danke. Aus Ägypten ein, ja. Da war einfach seine Gegenwart war da, dass keiner krank sein konnte, dass keine Müdigkeit war da, nichts war da, ja. Seine Herrlichkeit hat sich dann weiter auch in der Wüste manifestiert, ja. Man liest da davon, die Kleider gingen nicht kaputt, die Schuhe gingen noch nicht. Da war so eine Herrlichkeit da, so eine Substanz letztendlich da, wo alles letztendlich dem Verfall nicht mehr ausgesetzt ist, weil Gott ist nicht Verfall, sondern Gott ist Leben, ja. Und so haben sogar die Schuhe Leben bekommen, weil in ihm letztendlich kein Zerfall ist. In Gott gibt es keinen Zerfall. Der Himmel kann nicht verfallen, ja, da kann nichts zerfallen, da kann nichts kaputt gehen letztendlich. Und diese Substanz, diese Herrlichkeit, letztendlich Gott selber war da so stark am Wirken, dass nichts kaputt gehen konnte. Aber diese Herrlichkeit, und das finde ich so, ja, das übersteigt ab und zu den Verstand, ja, diese Herrlichkeit ist da. Sie ist in dir. Diese Kraft, die damals gewirkt hat, sie ist in dir. Sie ist in jedem Einzelnen von uns. Und wir sollten uns der Herrlichkeit dieser Kraft einfach mal auch bewusst sein, dass das in uns ist. Ja, dass das, dass wir nicht irgendwer sind, sondern dass die Substanz Gottes in uns lebt. Und das hat nichts mit deinen Gefühlen zu tun. Ja, das hat überhaupt nichts mit dem zu tun, wie es dir auch gerade geht. Sondern das ist eine reine Ausrichtung und Fokussierung. Und wenn wir die Ausrichtung und die Fokussierung haben, dann zieht alles andere nach. Ja, es ist nicht zuerst, sage ich mal, dass dein Gefühl sagt, wow, ja, jetzt fühle ich mich, kann auch sein, ja, aber jetzt fühle ich mich so herrlich und deswegen ist die Herrlichkeit da. Nein, die Herrlichkeit ist da und dein Gefühl zieht nach. Das ist eigentlich normal. Andersrum ist es auch okay, dann ist es leichter, ja. Aber meistens ist es einfach nicht so. Es kommt auf unsere Ausrichtung drauf an. Es kommt auf uns drauf an, auf was wir schauen. Und deswegen ist es so wichtig, sich das immer wieder bewusst auch zu machen. Hey, du hast die Herrlichkeit, die Substanz Gottes, des Allmächtigen, die ist in dir. Die ist in dir. Und wenn die Substanz Gottes, wenn Gott in dir ist, dann muss das Auswirkungen haben auf deinen Körper. Dann muss das Auswirkungen haben auf dein Umfeld. Dann muss das Auswirkungen haben auf dein Leben. Dann muss das Auswirkungen haben an deinem Arbeitsplatz. Dann muss das Auswirkungen haben, egal wo du hingehst. Wenn Gott in dir, mit dir irgendwo hingeht, dann hat es einfach nur Auswirkungen. Das kann nicht anders sein. Und das habe ich so heute, wie gesagt, auf dem Herzen gehabt, uns da nochmal zu sensibilisieren, dass du nicht irgendwer bist. Du hast Autorität bekommen über alles. Ja, Jesus ist über jeder Gewalt, der Name Jesus steht über jeder Gewalt. Diesen Namen hast du bekommen. Das ist eine Waffe, ja. Da kann keine Waffe dieser Welt mithalten. Das ist das Stärkste, was es überhaupt gibt, der Name Jesus. Jetzt sagst du, ja, ich habe schon so oft im Namen Jesus gesagt, ja, und nichts ist passiert, ich habe nichts gesehen. Der Name Jesus verändert, auch wenn du es vielleicht nicht siehst. Aber in der Atmosphäre bringt es Veränderung rein. Vielleicht siehst du es nicht gleich. Ja, du siehst auch nicht gleich, wenn irgendjemand sündigt oder irgendwie irgendwas tut, dann siehst du das auch nicht gleich sofort. Aber im Geistlichen hat alles Auswirkungen. Du drehst alles im Geistlichen und dann wird es sichtbar. Wenn du im Namen Jesus reinsprichst mit dieser Ausrichtung, mit diesem Fokus. Es kann nicht anders sein, als wenn ich jetzt so im Namen Jesus sprich, dass das auch passiert. Dann wird es auch passieren, weil das Wort geht nicht leer zurück. Ja, es ist immer für das, es wird das ausgesandt oder es bewirkt das, für was es ausgesandt ist. Deswegen sei dir bewusst, auch wenn du es nicht gleich siehst, es ist trotzdem passiert im Geist und dann wirst du es irgendwann im Sichtbaren sehen. Und das ist so wichtig. Lasst uns aufhören, auf unsere Gefühle zu gucken. Lasst uns aufhören, auf das Sichtbare ständig zu gucken. Sondern lasst uns einfach mal unseren Blick höher heben und auch in dem Bewusstsein sein, das, was ich sage, hat Wirkung. Das, was ich ausspreche, hat Wirkung. Das, was ich gebiete in dem Namen Jesus, das ist passiert. Amen. Dieses Leben ist das Leben aus dem Geist. Wir sind gesetzt hier auf der Erde. Und wir haben es bei Jesus gesehen, er war auch gesetzt hier auf der Erde. Aber er kam aus einem ganz anderen Lebensraum. Und genauso wir, wenn wir Jesus angenommen haben, wenn er in uns lebt, dann sind wir aus Gott geboren und wir sind in oder aus einem anderen Lebensraum hier auf der Erde. Ja, so wie es der Christian gerade gesagt hat, weißt du, wir leben ein übernatürliches Leben. Dieses Leben ist über, das heißt also im Deutschen über dem Natürlichen. Ja, deswegen heißt's übernatürliches Leben. Ja, ganz einfach. Also kannst du auch für dein Verstand funktioniert, ja, kannst sagen einfach drüber. Ja, und das ist einfach dieses Lebensraum aus dem wir leben, ja, und da ist total auch Glauben entscheidend, ja, weil du gehst mit diesen Gaben, all dem, was uns verheißen worden ist, was Gott uns geschenkt hat, was er uns gegeben hat, also es sind alles Dinge, die wir im Glauben ergreifen, im Glauben, nicht durchdenken, nicht, ich habe es mir jetzt 100.000 Mal überlegt und ich weiß immer noch nicht, wie es jetzt richtig funktioniert, sondern im Glauben. Im Glauben legen wir den Kranken die Hände auf und es funktioniert. Ja? Im Natürlichen jemanden die Hand auflegen, weißt du, ja, also da kommst du nicht weit, ja. Aber wenn du es im Glauben tust und du gehst wirklich in diesem Bewusstsein, ja, dass du weißt, wenn ich dieser Person die Hand auflege, dann wirkt Jesus durch mich und Heilung geschieht. Ja? Und genauso deine Gebete, wenn du betest, dann betest du im Glauben, in diesem Bewusstsein, dass deine Gebete Kraft haben, dass deine Gebete wirklich mächtig sind, was zu shiften, was zu bewegen. Ja? Wir sprechen nicht nur irgendwelche leeren Worte, wenn wir beten. Ja, sondern wir setzen was frei im übernatürlichen Raum, ja, setzen was frei, ja, das wirklich Wirksamkeit aussendet, ja, und wirklich Veränderung bringt, ja. Viel zu spät, ja, oder halt für dein Verstand ist es einfach viel zu spät oder viel zu selten, dass du siehst, was deine Gebete bewirken, aber Gebete sind powerful. Gebete haben Macht, Gebete haben Kraft, sie shiften. Sie shiften Leben, sie shiften Nationen, ja, durch Gebete. Verkenn das nicht, ja. Sei dir wirklich dessen auch bewusst, zu beten. Und wenn du ganz alleine zu Hause bist und einfach Gemeinschaft mit dem Vater hast und Impulse hast oder einfach was bekommst, was du beten soll, dann sprich das. Dann proklamier das. Ja, weißt du, sprich diese Dinge aus. Irgendjemand kommt immer von der Seite und will dir einreden, ja, so wichtig ist es doch gar nicht oder keine Ahnung, stimmt's überhaupt oder ist's überhaupt dran oder was auch immer. Aber weißt du, wenn diese Impulse in dir sind, dann sprich sie, dann proklamier sie, ja, sprich das Leben. Ich meine, du hast da den Geist der Unterscheidung, du weißt schon auch, was vom Herrn ist und was nicht vom Herrn ist, ja. Aber wenn du wirklich gewisses Drängen in dir verspürst, wo du weißt, hey, da ist einfach was drauf, dann geh da damit, dann sprich das, dann proklamier das, ja. Ja, oder sprich vielleicht auch Dinge an, ja. Ja, kann auch mal dran sein, bei deinem Arbeitsumfeld oder wo auch immer, ja. Sprich die Dinge an, ergreif das wirklich im Glauben, ja. Glauben ist so, ja, powerful einfach, ja. Wir leben ein Leben aus Glauben. Ja, es ist so. Glauben ist wirklich das, was, du hast vorher auch gehört, was dich wirklich auf dem Wasser gehen lässt, ja. Glauben ist das, wo jeder Natürliche sagen würde, das geht nicht, das ist unmöglich, ja. Aber aus Glauben ist es möglich. Durch Glauben ist es möglich. Ja, du gehst. Ja, am besten ist, wenn du deinen Verstand überhaupt gar nicht benutzt, sondern ja, das funktioniert am besten. Ja, am besten funktioniert's, wenn es einfach ohne deinen Verstand funktioniert, wenn so wie so eine gewisse Automation einfach dich führt, dich leitet, ja, und du einfach irgendwas sprichst oder irgendwas tust, ja, aus dem Geist geführt, aus dem Geist geleitet, ohne drüber nachzudenken, ja, wenn du Worte Erkenntnis hast zum Beispiel irgendwo, ja, sprich's einfach aus, ja, sei mutig, sei kühn, das auszusprechen. Ja, trau dich, weil der Teufel, der versucht immer, dir irgendwas zu sagen. Ja, eben, keine Ahnung, stimmt's überhaupt? Ist es, vielleicht denkst du, ja gut, das ist schon irgendwie ein starkes Wort, aber ist es überhaupt für die Person oder ist es jetzt dran oder keine Ahnung, weißt du, jedes Mal irgendwas anderes. Ja, immer dieses Zweifeln, was reinkommt. Weißt du, hör wirklich, ja, ich meine, da dürfen wir alle immer noch mehr lernen, auf die Stimme Gottes zu hören, ja, um wirklich wirklich sensibel zu sein und das, was wir bekommen, auch wirklich weiterzugeben, ja, auszusprechen, ja, Menschen zu sagen, hey, vielleicht klingt's für dich komisch, aber kann das sein, das, ja, einfach so Worte weiterzugeben, ja, und so werden Menschenleben wirklich verändert, ja, so werden Menschen berührt, ja, von Gott berührt. Es ist ja letztlich Gott, der durch uns durchfließt und Menschen begegnen will. Wir sind ja gesetzt hier auf dieser Erde an Christi Stadt, ja. Wir sind die Gefäße, durch die Gott durchfließen möchte, ja. Hast du auch schon gehört? Weißt du, nicht klein von dir denken, sondern denk wirklich groß von dir. Denk groß von dir. Denk groß von dir. Ja, weißt du, nimm das im Glauben, ergreift es, ja, weißt du, der in dir ist der Stärkste überhaupt, der in dir ist derjenige, der den Teufel ein für alle Mal besiegt hat und der lebt in dir, er hat gesagt, weißt du, er war damals hier auf dieser Erde und hat gesagt, Leute, es ist besser für euch, dass ich gehe, weil ich werde euch einen schicken, ja. Ich werde euch einen schicken, ja. Du musst nicht nachtrauern und sagen, ja, wie toll wäre es, wenn Jesus jetzt hier wäre, dann könnte ich schauen, was er macht, oder könnte ich, ja, er lebt in dir. Er ist nicht weg, er lebt in dir. Amen. Amen. Du kannst schauen, was er tut. Nur halt nicht mit deinen, oder vielleicht manche, denen er erscheint, die sehen es auch mit dem physischen Auge, aber ansonsten kannst du es mit deinem geistlichen Auge sehen, was er tut. Ja, er lebt in dir, er will dich führen, er will dich leiten, ja, und er will durch dich, will er wirken, ja, hier auf der Erde. Dafür sind wir gesetzt. Amen. Amen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das Bedürfnis, gleich in Rewe zu laufen und Menschen von Jesus zu erzählen. Ich spüre wirklich so, ich habe das Gefühl, wir surfen gerade auf dem Wort von Pastorin Irina. Ich habe so das Gefühl, das ist so eine evangelistische Salbung hier im Raum. Weißt du, das Leben sieht anders aus unter dem offenen Himmel, wenn wir unter dem offenen Himmel reden. Amen. Es ist anders, wenn wir unter dem offenen Himmel. Der einzige geschlossene Himmel, den es gibt, ist hier oben. Hier oben. Der Himmel ist offen, als Jesus aufgefahren ist und sich in dich hineingesetzt hat am Ende des Tages, als du ihm dein Leben gegeben hast, hat sich der Himmel weit über dir geöffnet. Weißt du, der Himmel ist weit offen über dir. Als ich früher mich ganz frisch bekehrt hatte und feurig war, wollte ich immer meinen eigenen offenen Himmel, der Hutangatschka offene Himmel. So, ich habe das so 5-6 Jahre versucht aufrechtzuerhalten und hatte ich keinen Bock mehr, dann bin ich gestorben. Ich nehme lieber seinen offenen Himmel, weil der ist... Das ist Gnade, der ist stressfrei, den muss ich nicht maintain durch meine Performance, den muss ich nicht offen halten, sondern der Himmel ist offen über uns. Amen. Wir haben freien Zugang zum Vater. Der Vater ist da, der Vater lebt in dir und will durch dich hindurchfließen in eine Welt, die am Sterben ist. Weißt du, die Welt ist am Sterben und die Welt wartet darauf, heißt es ja im Römer 8. Ja, die Welt wartet darauf, die ganze Schöpfung wartet darauf, dass wir als Söhne und Töchter Gottes offenbar werden. Warum? Damit der Unterschied, damit der Himmel auf die Erde kommt. Weißt du, der Himmel wartet darauf, dass du aufstehst, dass du kühn wirst und dass du diesen Löwen aus dem Stamme von Juda, den du in dir gefangen hältst, dass du dieses Streicheltier rauslässt aus dir. Weißt du, wir Christen, wir sind manchmal viel zu niedlich, wir sind manchmal viel zu lieb, wir sollten kühn und mutig sein, wie ein Petrus, der auf einmal aufgestanden ist und vor 3000 Menschen kühn das Evangelium verkündet hat. Was war das sein Geheimnis? Er war voll mit der Gegenwart Gottes. Er war voll mit der Liebe Gottes. Er war voll. Wir müssen lernen, voll zu sein mit ihm. Wir müssen lernen, an diesen Ort der Intimität zu kommen, zu trinken, voll zu werden, um dieses Leben hinauszutragen. So interessant, dass die Bibel sagt, wir sind ein königliches Priestertum oder königliches Priestertum, so rum. Richtig? Wir sollen in diesen zwei Ämtern leben. Ja, es ist wie so ein Zirkel. Ja, wir zirkeln unser Versteck vor Jesus, sind diese Priester an Betung. Wir lernen von ihm, wir sind mit ihm, wir hören von ihm, wir hören seinem Herzschlag zu und dann pendeln wir als König in diese Welt und bringen das Reich Gottes nicht nur in Worten, sondern in Kraft, sondern in Dynamitkraft, weißt du, in wunderwirkender Kraft bringen wir das Reich Gottes. Habt ihr Bock auf eine Story von mir? Ich erzähle euch mal eine Story. Als ich noch in der Schule war, ja, war es mein Hobby, Donnerstagabends rauszugehen und Menschen von Jesus zu erzählen. Es war mein Hobby, ja, so wie manche Leute Fußball spielen, war es mein Hobby, einfach Menschen von Jesus zu erzählen. Und meine Mutter hatte damals so einen hässigen Renault Twingo, der war mir voll in lila, ja, wer holt sich einen Renault Twingo in lila? Ich bin in dieses Ding gestiegen, ich dachte mir so, ich bin noch ein Ausländer, ich muss ein BMW fahren, ja, so ein M5 oder sowas. Und bin so in die Stadt gefahren, hatte den Eindruck, da auszusteigen und wollte irgendwelchen Leuten von Jesus erzählen. Und der Heilige Geist sagt zu mir, lauf rum und bete. Und ich dachte mir so, ey, Johannes Hartl und das Gebetshaus in Augsburg, die beten doch von morgens bis abends, warum soll ich jetzt beten? Ich will Mensch von Jesus erzählen. Aber als ich gelernt habe, die Wunder Gottes sind hinter unserem Gehorsam verborgen. Und dann bin ich durchgelaufen durch die Innenstadt, habe mein Schabadaba gemacht, einmal hin, einmal zurück, es war kalt. Und auf einmal drei Mädchen aus dem Kaufland raus. Ja, gibt's hier Kaufland? Gibt's, glaube ich, habe ich schon mal gesehen, ja, hier in der Region Kaufland. Komm aus dem Supermarkt raus und dann passiert mir etwas, was mir noch nie passiert ist. Und ich meine, schau mich mal an, ja, ich meine, ich sehe gut aus, ja? Die Mädchen gehen an mir lang und die winken mir zu. Und ich dachte so, wow, wow, wow. Es ist mir noch nie passiert, dass mir drei Mädels auf der Straße zugewunken haben. Und ich rufe die so zu mir und ich fange denen an, von Jesus zu erzählen. Weil ich dachte mir so, Jesus wollte ich beten. Und auf einmal öffnet sich hier eine Tür, wo das Evangelium rein kann. Und ich fange denen an, von Jesus zu erzählen, dass eine Mädchen war Muslimin, die hat sich lustig gemacht über mich. Das ist jetzt kein Scherz. Die ist vor mir auf die Knie gegangen und hat mich angebetet, als ich erzählt habe, dass ich an Jesus glaube und glaube, dass er Wunder tun kann. Ich meine, Apostelgeschichte, richtig? und es war keine Herrlichkeit. Da war keine Marina da, die mit dem, ich weiß gar nicht, wie das Ding da heißt, so. Sorry. da war keine Herrlichkeit. Aber wir wissen, dass wir Träger seiner Herrlichkeit sind. Ja, das war Sport in der Atmosphäre. Die war sich wirklich lustig über mich machen. Da war keine Herrlichkeit. Aber ich habe gelernt, oder wir haben gelernt, wir tragen seine Herrlichkeit, richtig? Und während wir uns so am Unterhalten sind, kommen drei andere Jungs aus dem Supermarkt raus und dann sagt der eine, ey, der hat uns zugehört und dann sagt er, ey, kannst du für mich beten? Und ich so, er hat mich gefragt, kannst du für mich beten? Er ist auch verrückt, oder? Und dann habe ich gefragt, was ist los? Und dann sagt er, ich habe einen guten Kumpel und er hat einen Steinbrocken gegen meine Schulter geschmissen und meine Schulter tut weh. Und ich dachte mir so, hört sich an wie die Gemeinde, oder? Wie der Leib Christi, Steine werfen. Das können wir gut. Und dann lege ich meine Hand auf deine Schulter und auf einmal passiert etwas. Weißt du, es passiert immer etwas, wenn wir beten, Amen. Es passiert immer etwas, wenn du kühn bist, wenn du aus dem Boot steigst, es passiert immer etwas. Ich fange an zu beten und auf einmal kommt die Wolke seiner Herrlichkeit vor diesen Platz, wo wir standen. Auf einmal die ganze Atmosphäre um uns herum verändert sich. Der Typ spürt, wie Feuer durch seinen Nacken geht. Die Schulterschmerzen waren komplett geheilt. Das nächste, was passiert, dieses muslimische Mädchen, ja, die gerade noch sich lustig über mich gemacht hat, guckt mich an und sagt, kannst du auch für mich beten? Ich lege ihr die Hand auf, ich bekomme detaillierte Worte der Kenntnis, also wirklich detaillierte, die habe ich so selten bekommen mit, das hast du vor einer Stunde noch gedacht, das hat dein Vater zu dir gesagt, das sind gerade deine Gedanken. Die fängt an, wie verrückt zu weinen, am Heulen, wie verrückt. Die zweite Freundin kommt, will auch Gebet, ich bete genau das gleiche, die dritte Freundin auch, schleck, drei Mädchen auf der Straße zum Weinen gebracht. Die mussten dann zum Bus, muss den letzten Bus nach Hause kriegen und ich drehe mich um und auf einmal steht da dieser Typ vor mir, Fabian, der war genau in meinem Alter, also nicht dich, ja, ein anderer Fabian. Und auf einmal spüre ich eine Liebe, wie sie mich durchdringt, während ich dem Fabian in die Augen gucke und er sagt, ey, und ich sag zu ihm, kann ich etwas für dich tun? Gibt's irgendwas, was Jesus für dich tun kann? Und er sagt, er hat eine unheilbare Krankheit, Hypertonie, A oder B, ich weiß nicht mehr, das ist ein Bluthochdruck. Und aufgrund dieses Bluthochdrucks reißt die ganzen Muskeln in seinem Körper. Und die Ärzte haben gesagt, dass er in kürzester Zeit im Rollstuhl sitzen wird. Und ich kämpfe mit meinen Tränen und ich weiß nicht warum, aber ich spüre so eine Liebe für ihn und ich sage, darf ich für dich beten? Und ich lege meine Hand auf seinen Brustkorb und ich dachte, der Typ liegt gleich auf dem Boden. Da war so eine Herrlichkeit, so eine Salbung, so eine Gegenwart. Ich wusste nicht, was ich beten soll, weil ich so übermannt war von diesen Gefühlen. Nimm nach einer halben Minute meine Hand weg, der guckt mich mit Tränen in den Augen an und sagt, ey, es hat funktioniert. Ich so, wow, wow, wow, wow, wow. Wie bitte? Und er sagte, in dem Moment, wo ich meine Hand auf seinen Brustkorb gelegt habe, hat er, ich zitiere ihn, Feuer gespürt, Feuer, flüssiges Feuer, wie es durch seinen Körper ging und die ganzen Muskeln, die gerade noch wehtaten, waren schmerzfrei. Außer die Muskeln in seinen Waden. Und dann habe ich nochmal gebetet und dann war er komplett schmerzfrei. Ich sag dir eins, die Wunder Gottes sind hier verborgen hinter unserem Gehorsam. Weißt du, ich glaube, dass Gott, so wie Pastorin Irina das vorhin gesagt hat, ich glaube, dass er auf dich wartet diese Woche, dass du lernst, in diesem Gehorsam zu wandeln, dass du lernst, diesen offenen Himmel in die Welt zu tragen, dass du lernst, seine Stimme zuzuhören und einfach die Dinge Gottes zu tun. Weißt du, dass die Freude Gottes, es gibt für mich persönlich keine größere Freude, als auf der Straße zu sehen, wie Menschen von der Liebe Gottes berührt werden. Und das passiert durch dich und durch mich, wenn wir aufstehen, kühn sind, mutig sind und anfangen, in unserer Identität als Söhne und Töchter Gottes zu leben und zu wandeln. Das ist für mich die größte Freude. Und da, glaube ich, ist eine Herausforderung für uns diese Woche, einfach diesen Glaubensschritt zu machen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber vielleicht committest du dich gerade jetzt mal. Ich probiere es diese Woche mal aus. Ich versuche mal, einen Glaubensschritt zu machen, so wie Pastorin Irina das gerade gesagt hatte, wie wir es von Christian und Tobi gehört haben, dieses Leben, diese Realität wirklich in eine Welt zu bringen, die sie ganz dringend braucht. Die Welt wartet darauf, dass du anfängst und aufstehst, das Reich Gottes in die Gesellschaft zu bringen. Amen. Wow, Halleluja, so gut. Ja, Christus in uns und er will wirklich raus, er will fließen. Und ich hatte das in letzter Zeit immer wieder so gesehen, dass er uns aber auch, also wir auch in ihm, also wir sind in ihm und er hat einfach diesen Platz, wir hatten es vorhin von diesem anderen Lebensraum, in dem wir wirklich leben und aus dem heraus wir auch leben, aus dem heraus wir wirklich auch diesen Himmel, ja, wir leben im himmlischen Bereich, im Geist und wir bringen den Himmel auf die Erde. Und Irina hat uns so das Wort Gottes am Sonntag so richtig schmackhaft gemacht und ich glaube, da ist wirklich so ein Ruf auch so in ihn hinein, in diese Intimität, wie es der Hutan auch gesagt hat, auch in ihm und von ihm wirklich ja, diese Dinge zu empfangen, diese Liebe auch für die Menschen, dass er dir wirklich Dinge aufs Herz gibt, einen Auftrag, ja, er hat wirklich einen ganz speziellen Berufung, Auftrag für dich und genau, dann aus dieser Gemeinschaft mit ihm einfach rauszugehen und es weiterzugeben, das ist einfach, ja, diese Quelle, dass man es einfach fließen lässt. Genau, und ich hatte das in letzter Zeit, hatte ich immer wieder so ein Bild von so einem Wirbelsturm und das quasi Gott im Auge des Sturms ist und uns da reinruft. Und wir hatten es ja auch vor kurzem von dem Secret Place, also Psalm 91, ja, wer im Schirm des Höchsten sitzt, wird bleiben im Schatten des Allmächtigen. Und dass das wirklich so dieser Ort ist für uns, diese Herrlichkeit, dieser Himmel auf Erden, irgendwie so im Auge des Sturms. Weißt du, die Welt, die sieht wirklich Zerstörung und Sturm, die Stürme toben. Ja, aber für uns ist wirklich diese Einladung in diese Ruhe, in diesen Secret Place und genau, in diesen Wirbelsturm habe ich dann so gesehen, wie auch so ein Schutz, wie wirklich diese Abschirmung auch da ist. Ja, wenn du richtig drin bist, bist du auch so abgeschirmt von allem anderen. Ich habe mich dann noch so ein bisschen mit dem Auge des Sturms auseinandergesetzt, was damit auf sich hat, weil ich so den Eindruck hatte, da will er uns haben. Und im Auge des Sturms ist es ganz interessant, da ist es teilweise wirklich sehr windstill auch, also da spürt man den Sturm fast gar nicht, obwohl ein paar Kilometer weiter wirklich die Stürme toben, im wahrsten Sinne des Wortes, ist es im Auge des Sturms wirklich echt, da ist eine Ruhe, da ist es auch ein bisschen wärmer, da hast du manchmal auch echt einen offenen Himmel, also blauen Himmel, obwohl wirklich um dich herum, ja, wortwörtlich die Stürme toben und Unwetter und alles, es liegt in Zerstörung und so. Und einfach, stellt euch das mal vor, ihr seid wirklich in diesem Auge des Sturms, mitten in Zerstörung, in diesem ganzen Unwetter, habt ihr diesen Platz im Auge des Sturms, in dieser Ruhe, in diesem offenen Himmel, da ist Sonnenschein, ja, vielleicht, man hört sogar die Vögel zwitschern, stand da manchmal. Also wirklich, ne, ihr lauft durch die Gegend, und um euch rum ist die Welt und Zerstörung. Aber gute Nachricht, ja, es ist ja nicht nur für uns, sondern immer wenn du da hingehst zu anderen Menschen, dann hast du die Möglichkeit, diese Herrlichkeit, diesen offenen Himmel wirklich den Menschen zu bringen und zu zeigen und Zeugnis zu geben, wie Gott in deinem Leben gewirkt hat, wie es einfach auch gut ist, wie er gut ist, wenn du in ihm bist, wie er dich versorgt, wie er gut ist und wie du wirklich auch geschützt bist vor diesen Umständen. Und ja, und ich hatte auch den Eindruck, Gott macht auch Umstände platt in unserem Leben wirklich, ja, das ist ja auch Kraft in ihm. Und du hast wirklich die Möglichkeit, es den Leuten zu zeigen, Zeugnis zu geben und es weiterzugeben und sie auch einfach in dieses Auge des Sturms reinzuholen und ihn einfach wirklich Gott zu präsentieren. Ja, wir sind hier an Christi Stadt, hatten wir vorhin auch, und einfach diese Herrlichkeit so fließen zu lassen, zu, ja, weiterzugeben, Zeugnis zu sein, da zu stehen, aber auch wirklich auch selber in diesem, ja, das ist auch für dich ganz persönlich, diese Zeit, dieser Ruf ganz nah ins Herz des Vaters, diese Gemeinschaft, und da ist wirklich Schutz, da ist Versorgung, da ist das beste Leben. Und ja, das ist die Herrlichkeit. Amen. Ja, genau. Im Auge des Sturms. da ist es am besten zu sein. Weil der Sturm, der tobt wirklich um uns herum. Und ja, ich glaube, dass Gott gerade im Moment so möchte, dass wir einfach auch weniger angreifbar einfach sind von dem, was gerade so abgeht. Weil, ja, die Gegenseite, die ist sehr aktiv, das kriegen wir alle mit über Nachrichten, das Weltgeschehen. Und ja, mir kam so diese Bibelstelle auch jetzt wieder, wo Jesus mit den Jüngern übers Wasser gefahren ist, in diese Region, und sich dann dieser Sturm erhoben hat und er praktisch ja, diesem Sturm geboten hat. Er hatte einen Auftrag von Gott. Er wusste, warum er da hingehen soll. Und der Feind hat versucht, ihn da zu hindern praktisch und so abzuhalten. Und also Pastor Georg hat es ja dann auch erzählt. Er wurde dann ja, kam dieser Besessene auf ihn zu, dieser der mit einer ganzen Legion Dämonen praktisch besessen war, auf ihn zu. Und dieser Dämon, der hat dann auch wirklich in dieser Region praktisch jeden einzelnen Mensch praktisch unter Kontrolle. Und Pastor Georg hat es gesagt oder erklärt, wenn man das richtig übersetzt, dass die Dämonen praktisch gesagt haben, was wir und du, also was haben wir mit dir zu schaffen. Weil diese Dämonen, die waren praktisch das gewohnt, dass sie jeden in dieser Region praktisch beeinflussen konnten. Und ja, was einfach so auch so ein Einfallstor ist für so Mächte der Finsternis, dass sie uns da drangsalieren, ist praktisch, wenn wir Götzendienst betreiben, beziehungsweise wenn unsere Vorfahren Götzendienst betrieben haben. Und also hinter den Götzen praktisch, das sind dann die Geister. Und die kommen, sind ja vom Feind, um zu verderben und zu schlachten. Gesundheit, Finanzen, Familiäres, diese Dinge. Und es ist einfach so, dass die haben nur ein Anrecht und eine Landebahn, wenn wir ein Altar bauen für diese Geister, mehr oder weniger, bewusst oder unbewusst. Und das ist das, was Gott gerade, glaube ich, tun möchte, dass wir das erkennen, dass wenn wir Götzendienst haben, dass wir diese Altäre niederreißen. Und genau. Am besten feststellen kann man, ob man praktisch Götzendienst hat, wenn man Zeit mit Gott verbringen möchte oder wenn man im Lobpreis ist und die Dinge, die einen dann abhalten möchten. Also zum Beispiel Social Media kann ein Götze sein. Also jetzt mal im Lobpreis und denkt, oh, ich muss noch E-Mails checken oder WhatsApp hat er geschrieben oder hat jemand was auf Instagram gepostet. Familie kann Götze sein, dass man dann plötzlich denkt, ja, die Kinder und hoffentlich haben die das jetzt geschafft oder gemacht oder so diese Art. Also das, was da hochkommt, oder wenn man auch stille Zeit machen möchte und denkt dann, oh, ich muss jetzt putzen oder essen. Ja, also ich denke das selten, aber also Nahrung zum Beispiel oder Essen ist auch absolut kein Götze sein. Satan hat ja auch mit dem Apfel praktisch verführt schon. Ja, wenn man dann irgendwie sonntags im Lobpreis ist und denkt, oh, nachher der Braten und das, hoffentlich ist er aus dem Ofen geholt worden oder wie auch immer. So kann man praktisch Götzen identifizieren. Und da haben wir dann die Möglichkeit, dass wir in den Gerichtssaal Gottes gehen, wo ja der Ankläger ist, weil das ist ja seine Taktik. Erst verführt er uns mit irgendwas und nachher, wenn wir drauf reinfallen, dann klagt er uns auch an. Und dann können wir aktiv das Blut Jesu in Anspruch nehmen und Vergebung bitten, auch für Götzendienst, der vielleicht in den Generationen davor war, und somit frei werden und die Verträge kündigen und die Altäre niederreißen. Genau. Und dürfen dann trotzdem das Sonntagsbraten genießen. Amen. Ja, die Verträge mit dem Teufel sind gekündigt. Ist das nicht eine gute Nachricht? Das freut mich. Und ich dachte so vorher an die Ketterin, wo sie gesagt hat, du könntest in dem Land leben, wo alles so schwer ist. Oder im Land Und da dachte ich so bei mir, ich lebe lieber im Ha-Ha-Land. Da ist besser, weißt du, da gibt es so viel zum Lachen. Und wir haben ja auch allen Grund zum Lachen. Du hast ja den ganzen Abend gehört, ne? Die Altäre des Feindes sind niedergerissen. Die Verträge mit dem Feind sind gekündigt. Wir haben den Namen Jesu. Wir haben das Wort. Weißt du, wir leben im Land der Freude. Ja. Und du weißt ja, der auf dem Thron sitzt, lacht. Und was ist, wenn du lachst? Dann verjagst du den Feind, weil du lachst nämlich das Lachen des Siegers. Der Sieger in dir kommt hervor. Du weißt, du hast den Sieg in Jesus und du lachst, du freust dich, du tanzt und du hüpfst. Und weißt du was? Jede Trübsal, jede Trübsinnigkeit, alles, was dich niederdrücken will, alles, was dich niedermachen will, muss verschwinden. Und warum? Weil du im Ha-Ha-Ha-Land lebst. Ha-Ha-Ha, Ha-Ha-Ha. Sag auch mal Ha-Ha-Ha. Weißt du, da ist leicht. Da ist leicht. Bist du wie so eine Ballerina. Weißt du, da ist leicht, wo Freude ist, da ist leicht. Wir haben allen Grund, uns zu freuen. Es gibt keinen Grund mehr, trübsinnig zu sein, niedergeschlagen zu sein. Weil wir haben jemand, der alles für uns vollbracht hat. Jesus hat alles für dich vollbracht. Weißt du, alles, sein Erlösungswerk am Kreuz ist wahr und ist komplett. Dem gibt's nichts mehr hinzuzufügen. Ist das nicht gut? Und und alles, was unsere Aufgabe ist, ist einfach in diesem Sieg zu gehen, diesen Sieg zu ergreifen und wie wir es heute auch schon gelernt haben, aus Glauben zu leben. Aus Glauben, weißt du, wir leben aus Glauben und nicht aus Schauen. Und Es fällt uns immer einfacher, dem Wort zu glauben, weil wir unseren Herrn immer tiefer kennenlernen, weil wir immer mehr die Größe, die Breite, die Tiefe seiner Liebe erfassen dürfen, weil wir immer mehr erkennen, was es bedeutet, dass alles vollbracht ist, dass Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist, dass wir immer mehr erkennen, was es heißt, ein erlöstes Leben leben zu dürfen. Weißt du, du lebst in der Gegenwart Gottes. Und da gibt's nur Freude. Da ist hell, da ist Licht, da ist es klar. Weißt du, da hast du Klarheit. Das siehst du weit, das siehst du klar, da weißt du, meine Zukunft ist gesichert. Egal, was momentan vielleicht ein Umstand sagen will, aber deine Zukunft ist gesichert. Deine Zukunft ist gesichert, Elvira. Yes, deine Zukunft ist gesichert, Marion. Deine Zukunft ist gesichert, Elke. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. Ah, oh, nein. Und du weißt ja, egal wie jung du bist. Ach, machen wir es doch nochmal. Weißt du, wir können so froh sein, so glücklich sein, dass wir Jesus haben, dass er uns Vollmacht gegeben hat, dass er uns Autorität gegeben hat. Drum lasst uns aufstehen, lasst uns nicht länger sitzen bleiben, lasst uns aufstehen und hinausgehen. Ja, steh auf, zeig, dass du aufstehen kannst. Weißt du, wir zeigen es auch mit unserem Äußern. Wir sind nicht nur Stuhlwärmer, sondern wir stehen auf. Und du hast jetzt gesagt, ich stehe auf. Ich lasse mir nichts mehr gefallen. Ich nehme meine Herrschaft ein. Ich nehme meine Autorität wahr. Ich glaube und vertraue meinem Herrn. Und ich bleibe in diesem Land der Freude, in diesem Land, wo alles vollbracht ist. Ha, ha, ha. Amen. Ja. Das wird das. Das mit der Freude haben wir schon erlebt, ja. Wir leben in seiner Freude, ja. Ja. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Wir dürfen uns wirklich bewusst machen, ja. Wir leben in seiner Autorität, weil er uns Autorität gibt. Ich fand das Bild zu stark. Wir liegen im Auge des Sturms. Und wir dürfen uns bewusst machen, dass wir den Unterschied machen. Wir sind die Auge des Sturms. Wenn wir in unseren Alltag treten, wenn wir in die Welt treten, wenn wir in die Umstände treten, in denen wir stehen, dann dürfen wir uns bewusst machen, die Leute sehen bei uns die Auge im Sturm, weil Jesus in uns lebt. So wie das Bild, wo wir vorher, die Bibelstelle, wo wir hatten, mit dem Jesus im Boot mit dabei. Er stillt den Sturm, er ist mit dabei. Und weil er ans Kreuz gegangen ist und er in uns lebt, ja, machen wir den Unterschied in den Situationen. Und das ist das, was die Menschen an uns sehen. Das ist das, was Hutan erleben durfte, in Gehorsam, im Gebet zu gehen. Und dann ändert sich die Atmosphäre um uns herum. Die Atmosphäre ändert sich, ja, und Die Menschen sind offen. Sie erkennen und sie laufen auf uns zu und nehmen Gebet an. Gott schenkt uns die Situationen. Er bereitet die Menschen, die Herzen vor, dass sie das annehmen dürfen. Und das dürfen wir wirklich uns bewusst sein, dass wir diese Autorität haben und dann in Vollmacht beten dürfen. Wir dürfen all das, was er uns geschenkt hat, annehmen, für uns ziehen und den Unterschied machen. Wir dürfen kraftvoll beten. Wir brauchen nicht bitteln und betteln, sondern wir dürfen es in Anspruch nehmen und sagen, er hat es uns geschenkt. Wir haben die Gaben in uns und die dürfen wir gebrauchen, weil er in uns lebt. Wir machen den Unterschied in dieser Welt. Ich fand das auch mit dem Pendel cool. Ja, wirklich so. Wir tanken auf bei Gott. Ja, wir stehen auf dem Wort, wie wir es am Sonntag gehört haben. Wir tanken auf mit, wir nehmen die Zusagen, das Wort in Anspruch für uns, nehmen die wirklich in uns auf, ja, und mit diesen Zusagen treten wir in diese Welt und machen den Unterschied an unserem Arbeitsplatz, in unseren Familien, in den Situationen, wo wir stehen. Der Feind schläft nicht und er gibt uns Stress, er gibt uns Situationen, wo Dinge nicht so laufen, wie wir das uns vorstellen oder wie Gott sich das vorgestellt hat, aber wir fallen da nicht drauf rein, weil wir den Unterschied machen und sagen, nicht die Situation macht uns aus, sondern der Herr macht uns aus. Wir sind voll mit Jesus, wir sind voll mit seiner Liebe und strahlen das aus in diese Welt. Diese Liebe fließt durch uns hindurch. Ich hatte vorher beim Lobpreis das Bild, dass über jedem von uns so ein Tonkrug ausgegossen wurde mit Öl, ja, und plötzlich ist das aus allen unseren Öffnungen herausgekommen. Also das schwappt wirklich durch uns durch, über, es fließt aus uns heraus und das dürfen wir weitergeben. Diese Liebe strahlen wir aus in diese Welt und dann machen wir den Unterschied. Dann sind wir das uns bewusst, dann steigen wir da auch nicht drauf ein, auf dieses Mindset, ich bin jetzt auch im Stress und ich muss das jetzt alles machen. Nein, wir sind dann die Ruhe im Sturm. Wir strahlen das aus und die Menschen sehen das und sehen das, hey, bei dem ist was anders. Und dann können wir ansetzen und können sagen, ja, Herr, fließt du durch mich, ich will das wirklich, macht euch bewusst, ihr tragt es in euch, ja, und ihr dürft diese Liebe weitergeben, in Vollmacht beten, im Gebet vorbereiten, wirklich, Herr, ich möchte das jeden Tag neu tun, jeden Tag, wenn ich aufstehe, mir bewusst machen, ich bin ein Sohn Gottes, ich bin eine Tochter Gottes, ich strahle das aus und trage das in diese Welt. Amen. Ah, so gut. Halleluja. So gut, dass wir Gott haben. Halleluja, bist du einverstanden? So gut, dass wir sein Wort haben. Halleluja. Ich gebe euch noch eine Bibelstelle. Und zwar Jeremia 23 ist es. Und da sagt er, ist mein Wort nicht wie Feuer und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert. Halleluja. Sein Wort ist wie Feuer, das überall alles wegbrennt, was nicht von ihm ist. Halleluja. Und es wird in uns zu Feuer. Wir werden feurig durch das Wort, lass dich anzünden. Vom Wort, von seinem Wort, was unser Fundament ist, wo wir fest drauf stehen. Ja, Halleluja. Was in alle Ewigkeit gültig ist. Kein i-Tüpfelchen wird von diesem Wort weggenommen werden können. Keiner kann es. Jeder, der es versucht, wird scheitern. Einfach, weil dieses Wort in alle Ewigkeit ist. Und Jesus ist gekommen, um dieses Wort zu erfüllen. Und er ist dieses Wort. Und wir stehen auf diesem Wort, das Feuer ist. Wir stehen und wir wissen, es ist wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt, der Umstände zerschlägt. Weißt, wenn wir dieses Wort nehmen und zu den Umständen sprechen, dann werden die sich verändern. Halleluja, die Felsen werden, die werden zerschlagen. Sie werden zerschmettert. Jeder Fels, der sich gewagt hat, der es gewagt hat, sich in dein Leben irgendwie einzuschleichen, ja, oder sich vor dich hinzustellen. Du sprichst, weißt du, wir laufen unseren Weg, während wir sprechen. Ja, wir lassen uns nicht den Mund verbieten. Das ist so wichtig. Ja, auch laut sein Wort zu sprechen. Nicht nur zu flüstern, sondern laut sein Wort zu sprechen. Halleluja. Zum Beispiel, freut euch im Herrn alle Zeit. Man kann zu morgens schon sagen, ich freue mich im Herrn. Immer. Ich freue mich immer im Herrn. Wenn Paulus sich im Gefängnis gefreut hat, dann habe ich keine Ausrede, mich nicht zu freuen, wenn der Wecker morgens klingelt. Halleluja. freut euch im Herrn alle Zeit. Das sind, weißt du, wir haben so viele, im Wort Gottes gibt es so viele Perlen und so viele Schätze, weißt du, es ist voll von unendlichen Schätzen, die einfach da sind, damit du sie findest und damit du sie isst und damit du sagst, das ist mein Schatz. Das ist mein Schatz. Zum Beispiel, ja, dass Gott sagt, freut euch alle Zeit. Halleluja. Vielleicht sagst du, ich bin nicht so der fröhliche Typ. Kann nicht sein, wenn du Jesus aufgenommen hast und er ist der Freudenmann, dann bist du ein fröhlicher Typ. Bist ein Typ einfach wie Jesus. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist ein Typ wie Jesus. Ein Freudenmann, eine Freudenfrau. Ihr auch. Und zwar haben wir nicht nur ein bisschen Freude, sondern wir haben ganz, ganz viel Freude. In jeder Pore sitzt die Freude, weil Jesus in jeder Pore sitzt. Und es ist so wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind. Weißt du, wenn du raus teilweise in die Stadt gehst oder auf die Straße gehst, da siehst du jetzt nicht wahnsinnig viele fröhliche Leute. Aber dann ist die Frage, was war das? Wenn sie dich sehen, fangen sie an, sich zu freuen. Amen. Wenn sie dich sehen, freuen sie sich. Doch, ich erlebe das schon oft, muss ich sagen. Dass die Leute wirklich anfangen zu lächeln, zu lachen. Ich denke, aber lache ich so breit oder so? Aber die fangen an zu lachen oder zu lächeln, kann ich sagen, wenn sie einen sehen. Also ich glaube, die sehen wirklich das Licht in einem. Die sehen die Liebe, mit der wir, ja, die wir ausstrahlen. Und dann fangen sie an zu lachen, weil sie ihnen einfach gut tut. Und das müssen wir wissen. Du tust den Menschen gut. Wir tun den Menschen gut. Weißt du, einfach wenn du nur durch die Straße läufst, einfach tust du den Menschen gut und sie sehen dich. Sie sehen einen Sohn Gottes, eine Tochter Gottes. Halleluja, wir werden ja immer offenbarer in dieser Zeit. Die ganze Schöpfung sehnt sich nach der Offenbarung der Söhne und der Töchter Gottes. Und das ist die Zeit, in der wir leben. Das ist auch diese neue Zeit, in der wir leben, in der du immer mehr offenbar bist und wirst als der, der du wirklich bist. Wo du immer gespürt hast, das bin ich ja. Das bin ich ja. Dein Geist weiß ja, dass du dieser starke Sohn Gottes bist. Dass du voll mit Jesus bist. Und nicht mit anderem Zeug. Ja, sondern mit ihm, mit seiner Freude, mit seiner Liebe, mit seinem Frieden, mit seiner Kraft, mit seiner Geduld, mit seiner Freundlichkeit. Oh, das ist auch wirklich eine sehr geschätzte Gabe in dieser Zeit. Halleluja. Einfach freundlich. Freundlich. Da machst du schon einen riesen Unterschied. Du sagst, oh Herr, ich will den Unterschied in dieser Welt machen. Ich sag dir, sei freundlich. Und du machst schon wirklich einen großen Unterschied. Und die Leute fragen, von welchem Planeten kommst du her? Und dann weißt du, von welchem Planeten du kommst. Halleluja. Wir bauen hier, weißt du, mitten in dieser Welt, bauen wir sein Reich auf. Mitten in dieser Welt. Ja, Jesus sagte, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Es ist mitten unter euch. Es ist in euch. Und es ist unter euch. Und es breitet sich aus. Und deshalb ist es gut, wenn du immer mal rausgehst auch, wenn du nicht nur drin sitzt. Also es ist gut zu beten, auf jeden Fall, absolut. Verbring Zeit mit dem Herrn. Aber dann ist es auch gut, wenn du rausgehst und wirklich diesen Herrn, der in dir ist, und diesen herrlichen Heiligen Geist aus dir rauslässt. Und alles, was er zu geben hat. Und ich glaube, dann erleben wir immer wieder im Meer, was Hutan erlebt hat. Halleluja, dass die Menschen lachend auf uns zukommen. Und juhu, ja, um Gebet bitten und alle das Evangelium bekommen und Halleluja, ja, unsere Welt immer mehr mit Gott erfüllt wird. Und das, dafür sind wir hier. Gott erfüllt uns und wir sind hier, um diese Welt, unsere Nachbarschaft und alle Leute, denen wir begegnen, einfach mit ihm zu erfüllen. Deshalb sind wir hier, deshalb sind wir auf diesem Planeten, deshalb bist du geboren. Wir haben wirklich es gibt einen Sinn, weshalb wir da sind. Ja, nicht nur, juhu, jetzt bin ich errettet und so und jetzt habe ich mein Leben mit dem Herrn und das ist super, sondern du bist auch unendlich wichtig für diese Welt, für diesen Planeten, für deine Familie, die dich sehen und die dich kennen und die sehen, wie du dich verwandelst. Das ist der größte Sieg auch, dass die um dich rum, die dich gut kennen, dass sie merken, boah, Jesus nimmt immer mehr Gestalt in dir. Und du bist nicht so noch wie vor einem Jahr oder wie vor 2 Jahren oder wie vor 5 Jahren, sondern du bist immer mehr so wie Jesus. Sieh dich so, sag nicht immer nee und schau, natürlich verwandeln wir uns und natürlich gibt's Gebiete, wo wir uns verwandeln müssen. Aber es bringt nichts, darauf zu schauen und die dauernd zu besprechen, was alles noch nicht stimmt bei uns, sondern das geben wir echt dem Herrn ab und sagen, danke Herr, dass du mich immer mehr so machst wie Jesus, dass ich immer mehr so bin wie Jesus und alle das sehen und ich immer mehr Möglichkeiten habe, Jesus aus mir rauszulassen und den Menschen zu bringen, seine Liebe zu bringen, seine Freude zu bringen, seine Freundlichkeit zu bringen, auch seine Ungestresstheit zu bringen. Halleluja, auch ganz, ganz wichtig in dieser Zeit. Einfach nicht. Jemand, der mal nicht gestresst ist. Halleluja, alle ganz still. Das bist du. Ich habe von dir gesprochen. Von allen, die zuschauen. Nehmt es mal für dich in Anspruch. Ich bin nicht diese gestresste Person. Wir hören mal auf, das über uns auszusprechen, ja, dass wir irgendwie gestresst sind, sondern nein, ich bin nicht gestresst. Ich trete aus diesem Hamsterrad raus von Stress und Getriebensein und Hektik und letztlich Angst, ich schaff's nicht und sage, nein, Jesus, hast du Jesus irgendwann mal gestresst gesehen, war er gestresst? Jesus war nicht gestresst. Und er hatte nur wirklich zu viel zu tun. Er hatte wirklich einen Riesenauftrag. Also er hat den größten Auftrag ever gehabt. Aber er hat alles aus diesem Frieden, aus dieser Ruhe mit dem Vater gemacht. Und es ist so wunderbar. Und er ist unser Vorbild. Er ist unser Role Model. Und er ist in uns. Und er ist der, der souverän uns durch die Tage führt. Und Halleluja. Und wir strahlen es aus. Wir strahlen diesen herrlichen Herrn aus. Und die Welt fängt an, sich zu fragen, ja, wie kannst du so sein in dieser Zeit? Was ist mit dir eigentlich? Du bist anders. Trau dich, anders zu sein. Trau dich, anders zu sein. Wir sind geboren, anders zu sein, als jemand, der nicht Jesus hat. Halleluja. Also, wir sind anders. Und wir sind herrlich anders. Wir sind wunderbar anders. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Es ist so einfach gewaltig, was Gott durch uns tun will. Amen. Es ist einfach gewaltig, das Potenzial, das er in dich hineingelegt hat. Es ist gewaltig, also das musst du dir bewusst machen. Es ist gewaltig, was Gott durch dich tun will. Sag mal, es ist gewaltig. Es ist gewaltig. Halleluja. Markus 16, Vers 17 sagt Jesus, diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Und dann sagt er als erstes, in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Das ist schon mal gewaltig. Amen. Dämonen sind immerhin geistliche Mächte, sind geistliche Wesen. Aber du kommst und du treibst sie aus. Das ist gewaltig. Ja? Das heißt, du sagst ihnen, wo es lang geht, mit anderen Worten. Du sagst da, wo Jesus dich hinschickt oder manche schicken sie gerne in den Abgrund oder keine Ahnung, auf den Planeten Affen oder sonst wohin, was auch immer. Das war jetzt keine Empfehlung, keine Gebetsanleitung, aber das ist gewaltig. Er sagt, diese Zeichen werden denen folgen, die glauben, sie werden Dämonen austreiben. Sie werden, das Zweite, das finde ich mindestens genauso gewaltig, sie werden Schlangen aufheben. Ja, ich meine, du stellst dir natürlich da vor allen Dingen im Sichtbaren das vor und natürlich, so kannst du es natürlich auch sehen, Schlangen aufheben und dann passiert nichts, so wie Paulus, dem die Schlange da in die Hand gefahren ist und nachher ist nichts passiert. Aber ich glaube, weißt du, Schlangen, Lukas 10, 19 heißt es ja auch, ich habe euch Autorität gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und auf alle Kraft des Feindes und nichts wird euch schaden. Das heißt, Schlangen kannst du auch interpretieren als Umstände oder Widerstände, die sich gegen den Weg, den Gott dich führen will, erheben. Ja, es können Geister sein, es können einfach Hindernisse sein, einfach Umstände sein, einfach shocking moments sein. Und die Bibel sagt, hey, du hebst sie einfach auf. Das heißt, du ergreifst sie. Weißt du, wenn du eine Schlange aufhebst, das musst du dir bewusst machen. Das wissen alle, die Schlangenfans sind und zu Hause vielleicht welche haben in ihrem Terrarium. Wenn du eine Schlange aufhebst, du hebst sie auf am unterhalb vom Kopf und damit ist sie manövrierunfähig. Also Schlangen aufheben bedeutet, etwas, was dich hindern will, ein Widerstand, ein Umstand, beim Kopf zu packen sozusagen. Ja. Einfach so zu packen, dass es gelähmt ist. Und sie macht noch, aber sie kann nichts machen. Ja. Das Schlangen aufheben. Amen. Weißt du, und Jesus sagt, so gehen wir mit Umständen um. Wir heben sie auf und sie macht und dann drauf. Amen. Halleluja. Schlangen werden sie aufheben. Sie werden Tödliches trinken und es wird ihnen nicht schaden. Das ist keine Aufforderung dazu, Tödliches zu trinken im sicheren Vertrauen, dass du nicht tot umfällst, sondern das ist ein Zeichen dafür, dass der in dir stärker ist als alles, was von außen an Tödlichem oder Schädlichem auf dich kommen will. Also manchmal staune ich, vor was manchmal sogar selbst Christen Angst haben. Sie hören irgendwo was, da gibt es ja alle möglichen Theorien inzwischen, was alles in der Luft rumschwebt, irgendwelche, keine Ahnung, Schwermetalle oder irgendwas, die Außerirdischen oder was auch immer. Da gibt es ja alles Mögliche, ja. Oder irgendwelche bösen Menschen, keine Ahnung, Strahlen und was auch immer, was alles so gibt, wovon man Angst haben kann. Aber weißt du, die Bibel sagt mir, ich werde Tödliches sogar trinken und es wird mir nicht schaden. Also wie viel weniger wird mir die Strahlung schaden, die irgendwie von außen kommt. Ja. Also ist eine Frage deines Bewusstseins. Amen. Das heißt, da erübrigt sich schon vieles. Weißt du, manchmal kommen Leute zu mir und erzählen mir so Theorien und sagen, ja, weißt du, da in der Luft und überhaupt und so weiter. Und dann sage ich, weißt du, und selbst wenn es so ist, ich muss mich gar nicht damit beschäftigen, ob es so ist. Das ist eigentlich uninteressant, weil selbst wenn es so ist, wird es mir nicht schaden. Ganz einfach, weil ich bin Christ. Der in mir ist, ist größer als der in der Welt lebt. Halleluja. Das heißt, ich atme Herrlichkeitsluft, nicht irgendwas Verstrahltes oder irgendwas. Ja, ich atme was Verstrahltes, aber was mit der Herrlichkeit Verstrahltes. Am Ende ist, atme ich rein Herrlichkeitsluft. Also wird es mir nicht schaden. Amen. Gewaltig. Das ist gewaltig. Halleluja. Du wirst Kranken die Hände auflegen, sagt er zum Schluss, und sie werden gesund werden. Ist gewaltig, ist total übernatürlich. Ich meine, jeder Arzt wird sich das wünschen, dass er das könnte. Einfach Hände auflegen. Weißt du, das würde die Ärzte reich machen. Ja? Die können viel schneller behandeln, die Krankenkassen können abrechnen. Also ich kann es abrechnen, Krebskranken geheilt, 5 Minuten Hand aufgelegt, Halleluja. Kannst ein saftiges Honorar abrechnen, ja? Bestrahlung, Therapie, was weiß ich was, kannst alles abrechnen, aber du hast einfach nur die Hand aufgelegt. Preis den Herrn, ist gewaltig. Du legst den Kranken die Hände auf und durch dich, durch deine Hände fließt eine Kraft, die Kranken heilt. Wow, ist der Hammer. Amen, ist der Hammer. Und deswegen, ihr Lieben, und das ist auch heute Abend immer wieder angeklungen, deswegen, ihr Lieben, ist so wichtig, dass wir uns auf dieser Ebene bewegen. Also, und was dazu gehört, ist Sprüche 3, Vers 5 bis 6. Das merkst du. Wenn ich dir das schon sage, du legst krank die Hände auf, sie werden gesund. Boah, Strahlung in der Luft, keine Ahnung, es wird mir nicht schaden. Ja? Sprüche 3, Vers 5 sagt, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und verlasse dich nicht auf deinen Verstand. Amen, weil dein Verstand sagt dir was anderes. Dein Verstand kann es nicht glauben. Dein Verstand will das nicht glauben. Dein Verstand versteht es nicht. Aber er sagt, verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern auf all deinen Wegen. Erkenne nur ihn. Das heißt, tu, was er dir sagt. Wir hatten es von Gehorsam. Tu, was er dir sagt. Auch wenn du es nicht verstehst, warum es jetzt gerade so sein soll oder warum du jetzt gerade das tun sollst. Du dachtest eigentlich, du sollst eigentlich was ganz anderes tun. Aber er sagt dir, nein, tu es so. Und am Ende des Tages macht es aber wieder Sinn. Weil du vertraust nicht auf deinen Verstand, sondern du verlässt dich auf ihn. ihn und auf all deinen Wegen erkennst du nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Das heißt, dann bringt er diese übernatürlichen Wirksamkeiten hervor. Es ist eine andere Ebene. Und ich habe jetzt gerade, und das habe ich extra mir aufgeschrieben, auch weil ich, das hat mich plötzlich so interessiert, ich habe das noch nie nachgeschlagen, im hebräischen Urtext, Sprüche 3, Vers 5, ja, was dieses Wort für Verstand da heißt im Hebräischen. Weil ich dachte plötzlich, irgendwie muss da noch mehr dahinter stecken, einfach hinter diesem Wort Verstand, als das, was wir normalerweise so im Deutschen drunter verstehen. Wir verstehen halt einfach den Verstand drunter, also unsere Gedanken. Und da habe ich gedacht, ich muss mal dieses hebräische Wort nachschlagen. Und dieses hebräische Wort, das da steht, ist Binha oder Bina, ja, also B-N-A-H, ja, Bina. Und das bedeutet tatsächlich so viel wie, ja, erstens Verstand, aber zweitens auch menschliches Verständnis, menschliche Einsicht, menschliches Kundigsein. Also mit anderen Worten, alles, worauf du irgendwie zurückgreifen kannst, an auch an menschlicher Erfahrung, an menschlichen Prägungen, an menschlichen Einsichten, seien das auch emotionale Einsichten, sind auch mit gemeint. Ja? Einsichten, ne? Emotionale Einsichten, ja, so verstehe ich das einfach. Ja, wenn sich das so anfühlt, dann verstehe ich das so. Oder auch soziale Einsichten. Ja, das funktioniert so und das geht so. Du hast einfach, je länger du lebst, hast du gewisse Einsichten, mit denen du rumgehst. Weißt du, und die Aufforderung ist tatsächlich immer wieder neu, die zu sagen, hey, verlass dich nicht auf diese Einsichten. Du kannst selbst dich auf die geistlichen Einsichten von gestern heute nicht mehr verlassen. Weil heute sind schon nicht mehr die geistlichen Einsichten, sondern heute sind schon wieder deine Einsichten. Gestern hat dir Gott vielleicht was gesagt, okay, was, keine Ahnung, heil den Kranken, indem du ihm, was auch immer, bis drei zählst und den Arm hochreißt und dann ist er geheilt oder was auch immer. Ja. Das hatte ich jetzt am Wochenende wieder, es war so witzig bei einer Frau, die war 85 und die kam und bei einem Wort der Erkenntnis und dann, oder bei der Demonstration und dann hat sie gesagt, ja, meine beiden Arme, ich kann sie nur bis hierhin heben. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, ich demonstriere mal mit dem einen Arm, wie es geht. Ja. Und dann habe ich kurz gebetet und dann habe ich gesagt, so, und jetzt heb deinen Arm. Und sie, bumm, den Arm nach oben, total überrascht. Und dann sagt sie, hey, jetzt machen wir aber auch noch den anderen Arm. Und ich hatte eigentlich gedacht, ich komme mit dem einen weg. Und ich wollte nicht so viel Zeit verwenden. Aber die war so entschieden. Dann habe ich es mit dem anderen Arm auch gemacht. Und dann stand sie da mit ihren beiden Armen. Halleluja. Preis den Herrn. Ja, aber weißt du, das ist keine Methode, die du einfach immer automatisch immer wieder neu anwenden kannst. Vielleicht sagt Gott morgen was ganz anderes. Vielleicht sagt Gott morgen zu dir, hey, du betest für den mit dem Arm. Und dann nachher sagst du ihm, mach zwei Kniebeugen. Und dann schau, was mit dem Arm ist. Sagst du, ja, was macht das für einen Sinn? Was haben die Kniebeugen mit dem Arm zu tun? Gehorsam. Gehorsam. Verlass dich nicht auf deine Einsicht. Das ist eigentlich das Wort, das da steht. Das Bina heißt eigentlich so viel wie Einsicht. Und das ist umfassend. Ja? Verlass dich nicht auf deine eigene Einsicht, auf all deinen Wegen. Erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Und ihr Lieben, das ist tatsächlich immer wieder neu auf dem Wasser gehen. Oh, Halleluja, ist so gut. Hier ist irgendwie so eine Tanzsalbung im Raum gerade. Ich gehe in den Fußstapfen von gewissen Leuten. Hier. Halleluja. Das ist tatsächlich auf dem Wasser gehen. Ja, und das Beste ist tatsächlich, wenn du auf dem Wasser tanzt und nicht so angespannt bist. Petrus war zu angespannt, als er auf dem Wasser ging. Ja? Einfach zu angespannt. Warum ist er wieder gesunken? Ja? Aber wenn du auf dem Wasser tanzt, weißt du, dann hält's besser. Ich meine, das ist ja so, weißt du, wenn du so tanzt, dann bist du viel leichter, deswegen trägt das Wasser viel besser, ist ja logisch, ne? Also, oder, naja, kleine Einsicht, naja. Naja, aber es ist so. Amen. Mit Leichtigkeit trägt's besser. Halleluja. Aber weißt du, du musst immer wieder diesen Weg finden. Wo komme ich raus aus meiner eigenen Einsicht? Wie komme ich raus aus meiner eigenen Einsicht? Was ist der Weg raus aus meiner eigenen Einsicht? Raus aus meinem Selbst, raus aus meiner Gewohnheitszone, raus aus meiner Sicherheitszone. Weißt du, die Wunder liegen außerhalb deiner Sicherheitszone. Das übernatürliche Wirken Gottes liegt außerhalb deiner Sicherheitszone. Innerhalb deiner Sicherheitszone kannst du manches tun, aber wenn es wirklich darum geht, wirklich was entscheidend übernatürliches soll durch dich hervorkommen, dann musst du aus deiner Sicherheitszone raus. Halleluja. Und manchmal Hilf tanzen, dass es dir leichter wird. Manchmal auch nicht, manchmal musst du vielleicht, keine Ahnung. Es war witzig, jetzt am Wochenende in Hanau habe ich ja die Leute trainiert in Wunderwirkung und ich habe sie wirklich auch gelehrt, habe ihnen so ein paar Demonstrationen gegeben und dann habe ich gesagt, so, und jetzt lass dich selber vom Heiligen Geist leiten, wie du dieses Wunder, ich habe sie dann füreinander beten lassen, die haben ja auch selber teilweise Wunder gebraucht, also habe ich sie füreinander beten lassen und gesagt, so, und jetzt lass dich einfach vom Heiligen Geist leiten, wie du das Wunder bei der Person wirken sollst. Und es war ganz interessant, was dann hinterher rauskam, auch bei den Zeugnissen, was die Leute dann so erzählt haben, was sie da gemacht haben teilweise. Und die eine hat gesagt, ja, ich habe ja einfach, ich weiß gar nicht mehr, worum es da ging, für was die gebetet hat, aber es hatte nichts mit den Füßen zu tun. Aber sie hat einfach den Eindruck gehabt, nachdem ich gebetet habe, habe ich zu der Frau gesagt, jetzt spring einfach 5-mal auf und ab. Und ich glaube, es ging um irgendwas mit den Ohren oder Augen oder so. Ja. Da denkst du im Verstand, naja gut, was hat es jetzt damit zu tun? Aber tatsächlich, sie ist dem gefolgt, was Gott gesagt hat. Und tatsächlich, die Frau kam nach vorne und hat bezeugt, dass ein Wunder passiert ist. Ja, weißt du, Herr, Amen. Weil du einfach, weißt du, du gehst aus dem Gewohnten raus. Du gehst aus dem Normalen raus, aus deiner Einsicht heraus. Manche Einsichten sind ja gut. Es ist ja gut, dass du Einsichten hast. Aber du musst immer wieder neu, wenn du nicht stehen bleiben willst, wenn du im übernatürlichen Strom bleiben willst, wenn du in Markus 16, 17 weiter leben willst, dann ist es immer wieder neu wichtig, aus deiner Sicherheitszone rauszugehen. Halleluja. Und es kann darin bestehen, dass du auf die Straße gehst und jemand das Evangelium predigst oder so wie neulich unser U-Bahn-Evangelisationsteam predigen in der U-Bahn oder keine Ahnung was. Es kann darin bestehen, dass du auf den Schlossplatz gehst und zweimal einen Rad schlägst und hinterher sagst, keine Ahnung, Jesus liebt euch oder was auch immer. Egal, weißt du, es kann aber auch völlig im Sichtbaren relativ normal aussehen und trotzdem ist es für dich ein Heraustreten aus deiner Sicherheitszone. Amen. Also Gott will Gewaltiges durch dich tun. Amen. Und für Gewaltiges, was er durch dich tun will, braucht es oft nur ganz kleine Schritte, wo du vielleicht oder die um dich rum merken gar nicht, oh, jetzt ist er aus der Sicherheitszone rausgetreten. Aber in dem Moment, wo du nur diesen kleinen Schritt aus der Sicherheitszone gegangen bist, kann Gott Gewaltiges wirken. Plötzlich kommt das Übernatürliche rein. Amen. Plötzlich kommen die übernatürlichen Wirkungen rein. Plötzlich kann Gott wirken. Halleluja. Also bleib da drin, weißt du, stretch dich immer wieder. Ja, stretch dich immer wieder. Wenn es notwendig ist, dann tanz oder spring oder was auch immer. Oder ja, einfach push das Limit deiner natürlichen Sicherheitszone nach vorne. Und du wirst sehen, wie Gott Übernatürliches tut. Amen. Bist du bereit? Halleluja. Komm, lass uns nochmal beten zum Schluss. Danke, Jesus. Lass uns wirklich entscheiden für Geist, für das Wirken Gottes, für das übernatürliche Wirken, für seine Impulse. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns immer wieder neu rausrufst aus unserer Sicherheitszone, Herr. Rausrufst aus unserem natürlichen Denken, Herr. Rausrufst aus unseren Einsichten, Herr. Aus unseren Erfahrungen, aus unseren gewohnten Wegen herausrufst, Herr. Weil du immer wieder möchtest, Herr, dass wir wirklich auf dem Wasser gehen, Herr. Dass wir wirklich im Übernatürlichen gehen, Herr. Herr, dass wir wirklich uns von dir führen und leiten lassen, Herr. Dass wir wirklich von dir übernommen sind, Herr. Ja, übernimm jeden einzelnen von uns, auch jeden, der zuschaut, Herr, übernimm jeden Einzelnen wirklich mit diesem Geist der Kühnheit, mit diesem Geist des Glaubens, mit diesem Geist einfach, der uns rauskatapultiert aus unserer Einsicht und hineinkatapultiert in den Raum des Übernatürlichen, Herr. Halleluja, Halleluja. Sprich mir einfach mal nach, sag einfach, Vater im Namen Jesus, entscheide ich mich, rauszutreten. Aus meinem persönlichen Sicherheitsrahmen, aus meiner Einsicht. Ich lasse es immer wieder hinter mir und ich gehe den Schritt auf das Wasser, ins Übernatürliche. Und ich danke dir, dass dort Gewaltiges hervorkommt. In Jesu Namen. Gewaltiges, Marina, gewaltiges, gewaltiges. Halleluja. Gewaltiges. Puh. Oh, schicki. Danke, Jesus. Gewaltiges. Halleluja. Gary Keller hätte gesagt, gewaltig. Gewaltiges. Gewaltig. Gewaltig. Für alle Schweizer. Halleluja. Gewaltig. Halleluja. Weiß den Herrn. Halleluja. Leg mal deine Hand deinem Nachbarn auf die Schulter. Und sag einfach mal, Gewaltiges kommt hervor. Durch dich. Mit Leichtigkeit. Du steigst aus dem Boot aus. Und du gehst auf dem Wasser. Nicht in deiner Einsicht, sondern in übernatürlicher Führung und Leitung von oben. Gewaltig. Amen, Amen, Halleluja, preist den Herrn. Halleluja. So gut. Halleluja.